So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Film-Exo-Podcasts. Die erste Ausgabe mit einem gewissen neuen Fahrplan nach dem neuen Schema, was wir uns überlegt haben. Um das nochmal kurz für alle zusammenzufassen, die das noch nicht in einem der Beiträge dazu gelesen haben. Wir werden es ab jetzt immer so machen, dass wir im Vorhinein einen Gesprächsleiter festlegen, der so ein bisschen durch das Thema führen kann, also der ein bisschen was vorbereitet, sodass es genau so einen klareren Ablauf gibt und werden, nachdem wir unser Thema dann auch durch haben, heute soll das Thema Western sein, eine kleine Kinovorschau jede Woche einarbeiten mit den Neustarts der Woche, unseren Erwartungshaltungen dazu und so weiter und so weiter. Das kommt aber immer am Ende des Podcasts. Jo, genau, und unser Thema heute ist der Western. Ich begrüße Stefan und Tim bei mir. Moin. Und Stefan hat schon vorab gesagt, dass er zum Thema Western nicht ganz so viel zu sagen hat, weil er nicht so viele davon gesehen hat. Ich glaube schon, wenn es so zu den neuen geht, oder? Das ist schon da. Nee, ich habe gerade mal überlegt, ich glaube, ich habe 5 gesehen insgesamt. Und die sind alle relativ neu, ne? Nee, 2 sind neu. Gut, einen weiß ich, den du gesehen hast. Ansonsten hätte ich trotzdem erstmal die Öffnungsfrage an dich, Stefan, was du unter einem klassischen Western verstehst. So vom Aufbau her, von den Charakteren, also was gehört dazu und wo findet der statt? Ja, gut, dass du also sagst, es ist ein Western. Wo der stattfindet, ist halt hauptsächlich in Amerika wahrscheinlich, in der Wüste. Ja, aber das ist Frage. Ja, was ist Charakter und Handlung? Ich dachte eigentlich immer, dass es da relativ offen ist. Okay, also es gibt nicht, dass du sagst, es gibt so einen klaren Aufbau, von wegen es gibt Protagonisten, Antagonisten, ja, gut, Showdown. Ja, doch, so schon. Irgendwie sowas. Also, von denen, die ich jetzt gesehen habe, na gut, bei einem nicht. Aber bei denen ich gesehen habe, gibt es immer Protagonisten, Antagonisten und am Ende, ja gut, am Ende gibt es einen Showdown. Zumindest okay. Bei den Älteren, bei den Neueren auch, glaube ich. Ja. Tim, wie würdest du das sehen? Ich finde, es muss man so ein bisschen aufteilen, in welche Epoche irgendwie so. Also ich meine, es gibt so diesen John Wayne Western, ne, was so 50er waren. Genau. Dann kam so der, was der relativ angehalten ist, dann kam halt mit dem Italo, der so, ne, 60er, früher bis Mitte 70er vielleicht kam so. Finde ich irgendwie ein bisschen anderes Schema auf. Und dann war ja eigentlich Stille. Und es kam mir nicht mehr wirklich noch welche, außer vereinzelt mal hier und da was. Und jetzt ist halt so, es kommen jetzt immer noch nicht viele, aber immer mal wieder kommt ein Western. Ja. Es gibt halt diesen ganz so amerikanisch weichgespülten John Wayne Western, finde ich so, der so total Klischee irgendwie ist und auch total aufgesetzt wirkt. Dann kam der Italo-Western. Gut, also ich bin jetzt eigentlich, ich habe glaube ich fast nur die von Sergio Leone gesehen halt und nicht sehr viele andere, aber die habe ich alle gesehen. Und da war es ja eigentlich immer so, dass es ja irgendwie immer Rache ist, auf irgendeine Art und Weise. Selbst wenn es nicht im absoluten Mittelpunkt steht, bei for a Handful of Dollars und For a Handful of Dollars More und The Good, The Bad and The Ugly und Once Upon a Time in the West, ist ja alles irgendwie Revenge. Und ich würde ja sogar Once Upon a Time in America, der eigentlich nicht unbedingt, ist irgendwie auch ein Western aus meiner Sicht. Ja, ganz schweres Thema. Genau, das alles so ein bisschen Rache. Ja. Und was dann auch irgendwie gepiekt hat, in, ich weiß nicht, ob Sie alle gesehen haben, Erbarmungslos von Clint Eastwood. Ich glaube, der kam 92, der kam wirklich so mitten in dem absoluten Nix. Ja, und dann kam halt so nach den 2000ern sowas wie 3:10 to Yuma und True Grit und natürlich Django und The Hateful Eight. Und gut, man Kill Bill zum Beispiel noch als Western sieht, kann man auch noch drüber reden irgendwie. Aber die sind dann wieder anders irgendwie. Die passen dann nicht mal ganz in dieses Revenge-Ding, finde ich, rein und sind noch unterhaltender irgendwie als alle anderen. Und ja, so würde ich das sehen. Aber ein klassischer Western ist für mich so Rache und Protagonist, Antagonist und am Ende spitzt sich zu auf die beiden und ja. Jetzt hast du eigentlich schon so einen kompletten Umriss gemacht und das, was sowieso noch folgt, macht aber überhaupt nichts. Einer der Klassiker, die ich tatsächlich nicht gesehen habe, einer der frühen von 52 oder 54, ich habe mir 52 aufgeschrieben, aber ich glaube fast erst von 54, ist 12 Uhr mittags. Den ich nicht gesehen habe. Ich gesehen habe, ist ewig her. Ja, genau. Das ist, glaube ich, noch so ein klassischer Western nach dem bekannten Schema. Guter Sheriff kämpft gegen den Banditen, der der Stadt einfällt. Genau. Und das hat sich dann, wie du eigentlich gesagt hast, so ein bisschen, bisschen auch gedreht mit den Italo-Western rund um Clint Eastwood und der Dollar-Trilogie. Und Stefan, davon hast du, glaube ich, nur den dritten gesehen, Zwei Glorchalungen. Genau, richtig? Den habe ich gesehen. Genau. Mit der besten Filmmusik aller Zeiten. Mit der besten Filmmusik aller Zeiten, das stimmt. Die macht sehr viel aus. Mhm. Ansonsten können wir aber trotzdem vielleicht über diese Dollar-Trilogie nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Und zwar, sie sind von der Handlung, meine ich, nicht direkt verknüpft, alle drei Filme. Es gibt halt den... spielt zum selben Universum. Genau, halt irgendwie genau. Es ist so wie Quentin Tarantino-Filme. Es gibt den gleichen Hauptcharakter im Großen und Ganzen. Clint Eastwood, der in allen drei Filmen relativ wortkarg ist und diesen stillen Rächer oder Helden so ein bisschen dann auch etabliert hat. Und es gibt auch in allen drei Filmen, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, den Antagonisten in Sentenza, der aber auch so ein bisschen so eine zweischneidige Rolle spielt. Die arbeiten teilweise zusammen und teilweise treffen sie sich im Showdown wieder. Was auch ganz interessant ist, das zieht sich so durch diese Trilogie, auch später mit Eli Wallach oder Wallach, in Zwei Glorchalunken, wo ja auch so eine Hassfreundschaft besteht. Ja. Ansonsten in für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr ist der Held des Films, also Clint Eastwood, selbst aber auch nicht unbedingt ein guter, weil er auch meiner Meinung nach mitwirkt an einigen Diebstählen oder Raubzügen, beziehungsweise es stimmt nicht ganz, er klaut den Bösewichten einfach nur das Geld. Ja. Und ich finde, was ganz wichtig festzuhalten ist bei diesen alten Western, ist, dass die haben, also ich meine, die Dollar-Trilogie ist nicht über, wir sitzen jetzt nicht hier 50 Jahre später so ungefähr und reden umsonst 50 Jahre später immer noch über die Dollar-Trilogie, so weil die ist ja schon in die Geschichte eingegangen und hat ihre Marke irgendwie hinterlassen und ist ja auch irgendwie wirklich unfassbar gut. Und aber ich finde, was diese alten Western so ausgemacht hat, die haben nie irgendwie storymäßig, plotmäßig, was auch immer irgendwie geglänzt, sondern sowas wie The Good, The Bad and The Ugly war super krass damals, weil das inszenatorisch alles weggefetzt hat. Also von dem Schnitt, von so einem Spannungsaufbau, bei so einem Showdown und so weiter. Es gab einfach handwerklich, wurde da einfach nie was Besseres gemacht bis dahin so. Und das ist immer noch beispiellos. Also wenn bei The Good, The Bad and The Ugly ganz am Ende bei dem großen Friedhof alle drei aufeinander zulaufen, so, das ist so unfassbar krass gut gemacht. Das kann man heutzutage immer noch kaum besser machen. 40 Jahre später oder so, oder 45, weiß ich genau, wann er rauskam. Ich glaube in den frühen 70ern oder sowas. The Good, The Bad and The Ugly ist, glaube ich, von 68 sogar schon. Tatsächlich. Die sind 62, 65 und 68, glaube ich. Na gut, dann. Ja, genau. Das passt schon. Ja, und eben die Elemente, die Sergio Leone da festgemacht hat, die findet man heute 40 Jahre später immer noch wieder. Ja, ja. So, weil immer es noch keiner irgendwie besser machen kann als das. Ja. Und dafür muss man das, finde ich, ganz krass hochhalten. Vor allem The Good, The Bad and The Ugly, weil da, finde ich, hat er irgendwie alles genommen, was er in den ersten beiden jeweils gut gemacht hat, hat es in einen Film gepackt und. Ja, ist nicht umsonst Quentin Tarantinos Lieblingsfilm. Und er hat so einen Glücksgriff damit getan, dass er für alle Filme Ennio Morricone mit der Filmmusik gewinnen konnte, die ihn ja auch unsterblich gemacht hat. Ich meine, Ennio Morricone hat zu über 500 Filmen die Filmmusik gemacht und keine sind so den Leuten präsent und einprägsam gewesen wie die zu den Italo-Western. Ohne Mist, ich glaube, ich kenne nur noch eine, die mir im Kopf geblieben ist. Eine was? Eine Filmmusik von Ennio Morricone. Außer The Good, also fernab von den ganzen Western. Fernab von den ganzen Western ist es zum Beispiel The Mission, wie heißt der auf Deutsch? Ich weiß nicht, ob der noch einen deutschen Titel hat mit wie heißt der aus Raging Bull? De Niro, genau, wo er so einen Missionar spielt. Ja, ich weiß, was du meinst. Den Film gibt es, ach, es gibt noch ein paar, ja. Aber er hat auf jeden Fall die Filmmusik gemacht für The Thing. Für The Thing hat er auch gemacht. Die habe ich halt immer im Kopf, weil die fand ich auch ganz toll. Ja. Und für Hateful Eight, das wissen wir alle. Ja. Was wollte ich sagen gerade? Ja, genau. Und diese Musik erlaubt es auch, dass diese langen Szenen zustande kommen, wo nicht nur im Showdown, sondern auch zwischendurch, wo gefühlt 10 Minuten oder tatsächlich 10 Minuten sich zwei Darsteller oder Charaktere einfach nur anschauen, Blicke austauschen, ab und zu mal ein Wort sagen. Es gibt dieses geile Opening. Ich weiß gerade nicht, ob es The Good, The Bad and The Ugly war oder Once Upon a Time in the West. Ja, das kann also ich dir sagen. Also spielen wir es die vom Tod. Ja. Und zwar ganz am Anfang, wo sie bei dieser Bahnstation sind. Das und die Bösen stehen, ich glaube, das Spiel mit dem Lied vom Tod, ne? Genau. Und die stehen schon da und ich glaube, für 4 Minuten gucken sich alle immer nur an und warten, dass der Zug kommt. Noch länger, so, noch länger, genau. Man sieht die alle dort sitzen. Und ab und an sieht man mal so einen Tropfen irgendwo rauffallen und so Kram. Und zwischendurch, Feder fliegen. Man hört im gleichen Takt immer dieses Windrad irgendwo in der Ferne. Und die sitzen nur dort und warten und ein Wassertropfen tropft dem einen auf den Hut. Zwischendurch trinkt das aus. Sie warten, bis dieser Zug ankommt. Es dauert, glaube ich, wirklich 10 Minuten. Ja, es dauert ewig. Und sehen dann erstmal, denken erstmal, der Zug ist leer, keiner steigt aus. Ich meine, das Ganze, also sowas wie Spielmäßig vom Tod oder The Good, The Bad and Ugly sind ja auch alles arschlange Filme. Ich glaube, also Spielmäßig vom Tod dauert über 3 Stunden. Ja. Und The Good, The Bad and Ugly, glaube ich, auch, ne? Oder fast. Nee, ich glaube, es ist unter 3 Stunden, ja. Aber der ist auch ziemlich lang, ja. Die nehmen sich alle Zeit, das stimmt. Stefan, sag nochmal du, was du so von The Good and the Bad and the Ugly hältst, was hängen geblieben ist und was du glaubst, was der Film irgendwie... Ja, also beim Überlegen habe ich jetzt, dass mir von der Handlung nicht viel geblieben ist. Ich weiß halt nur noch, dass Clint Eastwood dadurch eine Wüste gejagt wird. Also nicht gejagt, sondern so... Also er muss da durchlaufen, von dem Eli Wallach da getrieben. Und der Showdown am Ende halt. Ich finde ihn aber extrem gut. Also ich kann verstehen, dass der so ein Meisterwerk, als Meisterwerk angesehen wird und als ewiger Klassiker. Und ich habe aber diese eine Szene immer im Kopf, wenn Eli Wallachs Figur am Friedhof ankommt und er durch die Gräber in die Mitte und läuft. Und Ecstasy of Gold läuft. Ecstasy of Gold, genau. Das ist eine der stimmungsvollsten Filmszenen überhaupt, die es einfach gibt. Das ist wieder extrem gut. Aber ich habe sind aber auch viele Szenen halt, die mir nicht mehr im Kopf geblieben sind. Also ich denke halt immer dran, wie er halt von dem Strick des Seils schießt. Ja, genau. Das habe ich immer im Kopf. Ja. Am Ende. Und dann noch das auch am Anfang einmal. Ich glaube in der Mitte auch einmal. So. Das kommt, glaube ich, 3 Mal oder so. Genau, die beiden sind ja mehr oder weniger auch so ein Trickbetrüger-Duo. Zumindest werden sie am Anfang so dargestellt oder gezeigt. Und gleichzeitig versuchen sie sich aber auch immer selber gegenseitig auszurauben. Genau. Ja. Gut, dann haben wir es so zur Dollar-Trilogie, können wahrscheinlich abschließend einfach nur sagen, dass wer noch nicht gesehen hat, die unbedingt. Ja, also wer das nicht nachgeholt hat, der vor allem verpasst meine glorreicher Lunken. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Reihenfolge du da, was du jetzt noch geplant hast. Ich mach so ein bisschen chronologisch. Okay, weil wir können ja, also es hat ja einen Grund, dass wir heute über Western reden, weil gestern ja. Donnerstag, haben wir schon gesagt? Nee, aber darüber reden wir am Ende. Ja gut, aber jetzt können wir es ja schon mal sagen. Warum wir darüber sprechen, weil ich jetzt über den alten Film. Ja, können wir gerne. Ich weiß nicht, ob er da dran ist. Können wir gerne machen, ja. Wenn es stimmt, was ich mir aufgeschrieben habe, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir kommen ja da noch hin. 1960 ist doch, ist aber trotzdem der nächste, den man erwähnen könnte. Okay. Genau, und von dem weiß ich, dass du ihn auch gesehen hast, weil wir ihn zusammen gesehen haben. Und zwar kommen wir zu The Magnificent Seven oder Die glorreichen Sieben und reden erstmal über den alten Film. Der so ein paar Größen auch hervorgebracht hat oder ein paar Schauspieler so ein bisschen auch einen Weg geebnet hat. Mitunter waren da Steve McQueen dabei, Charles Bronson. Ich muss es ehrlich sagen, alle. Ich habe den nicht gesehen. Das macht gar nicht unbedingt so viel, weil das, finde ich, ist von der Liste, die ich hier so habe und aufgeschrieben habe, auch nicht einer der stärksten. Darf ich ganz kurz einen Film reinwerfen? Weil den habe ich gerade total vercheckt, weil ganz viele auch sagen, dass bei dem Film eigentlich überhaupt diese typischen Muster für einen Western festgelegt wurden. Und zwar sind das die Sieben Samurai. Sieben Samurai ist ja quasi der so ist das ja Vorbild. Der ist ja von aus den ganz frühen 50ern, glaube ich. Und eigentlich sagt man ja, also ist so lange her, wahrscheinlich weiß auch eigentlich gar keiner mehr, ist nur übermittelt so über die Jahre, aber eigentlich sagt man ja, dass der Film den Grundstein gesetzt hat für alles und dass alle Western, die kamen, auf dem Prinzip von die Sieben Samurai aufgebaut hat. Aber Eigentlich Frevel, dass wir ihn alle nicht gesehen haben. Müssten wir mal zum... Ich habe ihn gesehen, aber... Die Sieben Samurai? Ich habe ihn gesehen, ja. Okay, und? Genau aus dem Grund. Ich kann verstehen, dass man das denkt. Okay. So, also das ist, es ist schon sehr offensichtlich. Es kann alles auch ein Zufall sein oder keine Ahnung was, aber die Sieben Samurai ist auch ein Meilenstein. Mhm. Ich weiß, man muss nicht so viel auf IMDb und so weiter geben, aber der ist nicht ohne Grund bei IMDb, glaube ich, auf Platz 6 oder sowas aller Zeiten. Kann man sich auf jeden Fall angucken, finde ich, sollte man auch, wenn man Cineast ist irgendwie und Bock hat, auch die ganzen Klassiker zu gucken. Aber das nur so als Randnotiz irgendwie, weil der halt so weit nach hinten liegt, wenn wir jetzt chronologisch gehen. Nicht, dass ich dann irgendwann den 30 Jahre später erwähne oder so. Ja. Ja, bei Die glorreichen Sieben geht es mir so ein bisschen so wie dir bei Zwei glorreiche Lunken, Stefan. Was aber auch daran liegt, dass ich Die glorreichen Sieben auch nur einmal gesehen habe. Und zwar da, wo wir ihn zusammen gesehen haben. Auch nur da gesehen. Der ist ja jetzt auch nicht so reich an Handlungen, wenn ich mich recht erinnere. Es ist eigentlich mehr so, die finden sich zusammen und dann weiß ich gar nicht mehr. Ist aber auch ganz kurz, sorry. Es war auch lustig, dass die Western, die eine Handlung haben, die sind alle in letzter Zeit entstanden. Also ich glaube, bis so... Ich habe Erbarmungslos auch nicht mal richtig im Kopf. Ich glaube, bis Erbarmungslos ist nicht wirklich ein Western da gewesen, der eine richtig krasse Handlung hat. Das kam ja alles eigentlich so in den letzten 15 Jahren. Genau, und deswegen ist es umso interessanter, dass sie es trotzdem geschafft haben, so großartig zu sein. Ja. Auch ohne, sagen wir mal, die Handlung. Sie ist zwar da, aber es geht in der Regel tatsächlich um Rache oder um Ausbeutung und die anderen schlagen zurück. Hast du trotzdem, ansonsten möchtest du was sagen zu Glorreichen 7? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Handlung noch wirklich im Kopf habe. Ist doch so, dass es da eine Räuberbande gibt, die immer die Städte terrorisiert und dann, ich weiß jetzt nicht, Juri, irgendwas heißt der Hauptmann. Jul Brunner. Genau, der sammelt dann halt seine Sieben da zusammen. Und ja, keine Ahnung, gibt es am Ende halt wieder einen Showdown. Ja. Diesmal nicht 1 gegen 1, sondern alle gegen alle irgendwie. Und ja, also ich fand den eher so bla, war nichts Besonderes. Die Musik ist halt relativ prägend gewesen damals. Ja. Also die hat man heute noch im Kopf, ich krieg's jetzt nicht hin, aber wenn man sie hört, dann denkt man sofort, also denke ich immer sofort an die glorreichen Sieben. Ja. Ja, ich finde das Konzept so ganz schön, dass es so sieben Charaktere sind, die auf eine gewisse Art und Weise was Eigenes haben oder irgendwas, was sie definiert. Hatten wir ja zum Beispiel bei Quentin Tarantino mit Hateful Eight ja in gewisser Art und Weise auch. Da sind es halt nicht sieben, sondern acht. Und bei Suicide Squad nicht. Ja, genau. Und deswegen finde ich es vom Konzept her ganz schön. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es jetzt aufgeht beim neuen Film. Da habe ich den Trailer gerade nochmal angeschaut. Ich glaube, der wird recht... ich glaube, der wird unglaublich Spaß machen. Actionreich und unterhaltsam. Ich glaube, der wird sehr viel Spaß machen. Ja, das kann auch gut sein, ja. Und den, die Fortsetzung hast du dann wahrscheinlich auch nicht gesehen. Nee. Die Rückkehr der glorreichen 7. den habe ich dann auch nochmal gesehen. Der ist ganz schön mies. Also der ist noch schlechter. Und glaube ich auch nur 80 Minuten lang. Da bleibt nicht mal mehr Zeit, die Charaktere irgendwie einzuführen. Ist aber 1:1 dieselbe Handlung. Da gibt es wieder Bande. Ja. Also so. Der muss man auf jeden Fall nicht gesehen haben. Ja. Um nochmal kurz darauf zurückzukommen, du hattest es schon erwähnt, die John Wayne-Klassiker oder Western. Es gibt insgesamt, der hat in 160 Filmen mitgespielt, John Wayne, hält den Guinness-Buch-Weltrekord mit 142 Hauptrollen und ich weiß nicht, 100 davon, ne, ich weiß nicht, wie viele davon auch Western waren, aber... 140 Hauptrollen? Ja. 142 Hauptrollen in mehr als 160 Filmen insgesamt zu sehen, ja. Ich glaube, der Einzige, der ihn vielleicht toppen könnte, in von wegen, in wie viel Filmen er zu sehen ist, glaube ich, Morgan fucking Freeman. weil Morgan Freeman ist wirklich überall, aber... Samuel L. Jackson ja auch inzwischen. Ja, ich glaube, die beiden battlen sich. Oder ist es eine dieselbe Person, macht nur immer weiße Haare, obwohl Samuel L. Jackson inzwischen ja auch alt. Samuel L. Jackson kriegt dann immer so Leberflecken ins Gesicht. Ja, und deswegen finde ich es umso bemerkenswerter, dass ich zumindest bewusst keinen einzigen John Wayne-Film gesehen habe, weil ich von vornherein so ein Bild davon hatte, okay, das ist dann doch so sehr klassisch gehalten. Hast du jemals einen John Wayne-Film gesehen? Naja, also ich habe in meiner Kindheit, als ich bei meinem Opa war, vielleicht so 8, 9 oder sowas, da liefen die halt immer. Da habe ich bestimmt, will nicht lügen, 9 oder 10 John Wayne, auch Western wirklich gesehen halt. Ich weiß davon nicht mehr viel. Ich habe kein Bedürfnis, die irgendwie nochmal nachzuholen, weil sie halt wirklich jetzt handwerklich nicht so überragend sind, dass sie mich flashen. Und ich kann mich eigentlich immer, weil ich auch im Film arbeite, wirklich komplett darauf konzentrieren und sowas geil finden, weil das handwerklich einfach perfekt ist irgendwie. Aber das ist so lange her und die sind auch nicht handwerklich so perfekt. Und dann fehlt auch die Story noch, dass es einfach wirklich egal ist. So. Mhm. Und deswegen so ein richtiges Bedürfnis habe ich da nicht eigentlich die Art zu finden. Ich weiß nur ungefähr, wie sie immer waren halt, aber das ist auch alles. Ja. Gut. Jo, ich würde ganz gern tatsächlich aber noch mal ganz kurz auf Spielmanns Lied vom Tod ja, zu sprechen kommen, dass wir da noch mal ein bisschen sagen, warum das auch einer der größten Klassiker überhaupt ist. Ja. Ist auch wahrscheinlich einer der Filme, die ich in meinem Leben am häufigsten gesehen habe. Auch schon als ich, weiß ich nicht, 7 oder 8 war das erste Mal. Ja, ja, es gab da auch einige Szenen, die mir sehr zugesetzt lange, haben. Ja, die mir zugesetzt ja, haben, tatsächlich. Auch die Musik, ja, auch wieder von Ennio Morricone, aber so einzigartig und stimmungsvoll, mhm, mit was man mit 3 Tönen machen kann und einer Mundharmonika. Mhm. Und genau, einer der Hauptcharaktere ist Charles Bronson, den mhm, wir auch schon in Die glorreichen 7 hatten als einen der Charaktere, der mhm, dann auch immer öfter in Filmen aufgetreten ist und einer ja, der, ja, der bekanntesten Schauspieler seiner Zeit dann war, der auch hier wieder zwar Protagonist ist, aber kein Held im klassischen Sinne, also mhm, überhaupt nicht. Er ist komplett unnahbar, auch wieder sehr wortkarg ja, und wird auch erst relativ spät im Film überhaupt eingeführt, beziehungsweise erst relativ spät erfährt man, was überhaupt seine Mission ist bei ja, der ganzen Sache. Ja, ja. Es wird viel mehr transportiert über die Bösewichte quasi mhm, und wie sie ihm begegnen und über, sagen wir mal, Nebencharaktere, also zwar auch Hauptcharaktere, aber die so ein bisschen Sidekick-artig agieren. Ich habe jetzt gerade den Namen des Schauspielers vergessen, das war immer mein Lieblingscharakter im ganzen Film, der so eine Freundschaft zu ihm hat, aber gleichzeitig sie sich auch ein bisschen hier und da im Wege stehen. Ja. Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Ich habe ihn auch nicht im Kopf. Genau, die Schauspielerin heißt Claudia Cardinale, das habe ja, ich mir sogar noch aufgeschrieben. Und das will ich mal kurz hervorheben, mhm, weil ich glaube, also es ist ein bisschen her, weil ich ihn gesehen habe, mhm, aber ich habe ihn, glaube ich, auch, ich habe ihn nicht so oft gesehen, wie ich ihn in der Ringe gesehen habe oder sowas, aber ich habe ihn, denke ich mal, 3, 4, 5 Mal oder sowas gesehen in meinem mhm, Leben. Und der weibliche Charakter an dem Film ist ja eigentlich eine relativ starke Frau. Und das wird ja auch dargestellt, oder? Ja, dass, ja, dass die eine sehr starke Persönlichkeit ist. So. Ja. Und mhm, das war, glaube ich, in Western bis dato gab es nicht wirklich, oder? Nee. Genau. Ich glaube, das war so relativ so, ich will mich jetzt nicht darauf festnageln, mhm, aber relativ so das erste Mal, dass so eine starke Frau dargestellt wurde mhm, in Western. Ne? Mhm. Das fand ich eigentlich immer ganz cool. Genau, also sie ist sehr abgebrüht, beziehungsweise mhm, sie ist halt so knallhart. So. Genau, sie kommt halt hin zu einer Familie und will. Wird sie nicht sogar irgendwie geraped und ihr ist es egal dann im Nachhinein oder so? Das kommt auch, okay, kommt auch vor, genau. Okay. Und kommt das vor? Ja, ich glaube ja. Am Anfang geht es auch darum, sie will zu einer Farm, wo sie jemanden heiraten will. Den kennt sie aber auch gar nicht so. Ja, genau, genau, genau, genau, genau, genau. Ja, genau. Und der ist gar nicht mehr da. Kommt, ne, zur Familie und sie kommt dann in die Stadt und die sind aufgebahrt alle, weil die gesamte Familie nicht mehr lebt. Genau, ja. Um das zu spoilern. Dann übernimmt sie das alles da alleine, ne? Genau. Ja, und genau. Sie ja, ja, leitet ja, dann wieder, alleine ja, diesen ganzen Hof. Ja. Und Cheyenne heißt der andere Charakter, genau, der bleibt dann ein bisschen bei ihr und unterstützt mal, sie. Ganz kurz, diese Szene in diesem Zug. In ist das, Zug? Ist das The Good, The Bad and The Ugly oder ist das Spiel mit dem Lied vom Tod? Meinst du mit dem irgend so eine ganz lange, schon teilweise Action-Sequenz in so einem Zug, ja, also der durch die Wüste fährt? Es gibt eine Sequenz in... Mit so einem Typen, der, glaube ich, ja, verantwortlich ja, ist für den Zugbau quasi. Genau, es gibt einen, der ist behindert bzw. kann nicht gehen, genau, und der hält sich immer oben an Gerüst fest. Genau. Und hat in seinem Tresor ein bisschen ja, Geld und wird ja, hier ja, und da ausgeraubt. Und das ist Spiel mit dem Lied vom genau, Tod. Danke. Mit Henry Fonda teilweise da drin ja, in der Szene zusammen mit Cheyenne, die dann auch so ein bisschen Action machen. Oh. Genau. Henry Fonda auch grandios in dem Film. Ja. Und das war auch eine der Szenen, die mir besonders zugesetzt hat. Und wenn ich früher eine so Szenen hätte droppen müssen, die ich besonders unheimlich fand, dann war es immer die. Ich weiß nicht, ob du die so genau im Kopf hast. Es gibt eine Szene, so ein Rückblick, so ein Flashback vom vom Hauptdarsteller, wo er sieht, wie in der Ferne in der Hitze quasi verzerrt, weil man kennt das ja, dass am Horizont das dann flimmert, wie Henry Fonda, also der Bösewicht, auftaucht und die Silhouette immer näher kommt und die Silhouette so vom von diesem Hitzeflimmern verschoben wird und der Kopf ganz schmal ist und alienmäßig wirkt und der kommt immer näher und erst gegen Ende hin sieht man dann die Auflösung davon, die ich jetzt auch nicht vorwegnehme. Ich hab's im Kopf. Genau, und das ist auch unfassbar stimmungsvoll und ganz, ganz grandios. Ja, spiel mir das Lied vom Tod. Hast du den mal gesehen, Stimme? Nee. Unbedingt nachholen, den habe ich auch hier. Ich würde fast behaupten, das spiel mir das Lied vom Tod, von den ganzen Western, die bis dahin kamen, der ist mit der meisten Story. Ja. Fast, ne? Der hat viel Story, ja. Kann man schon so sagen. Ja. Aber der kam nicht mehr in den 60ern. Doch. Nee, niemals. Ich meine ja, und ich habe mir auch 68 aufgeschrieben. Wirklich? Mhm. Dann kam aber The Good, The Bad and The Ugly früher. Weil ja, der kam 66. Ja, okay, gut. Alles klar. Ja. Weil ich wusste genau, dass es der letzte richtige Western war von Sergio Leone. Genau, er hat dann später noch einen gemacht, den ich aber auch erst viele Jahre später gesehen habe, Todesmelodie. Heißt, Death Melody? Nee, ich meine, der heißt im Englischen, ich weiß aber nicht, ob ich ihn nicht verwechsle, Duck You Sucker heißt der. Okay. Sicher, dass der noch einen gemacht hat? Das ist, ja, das weiß ich. In meinem Brain war es nämlich so, Sergio Leone macht Once Upon a Time in the West, Break, und der macht 84 Once Upon a Time in America. Mhm. Sowas immer in meinem Kopf. Genau, also einen gibt es noch dazwischen, das ist dieser Todesmelodie. Okay. Den habe ich dann irgendwann mal nachgeholt, den kann man aber auch weglassen. Der ist jetzt nicht so grandios. Ja. Genau, und um Sergio Leone abzuschließen. Springen wir jetzt nicht schon eigentlich schon dahin, weil das nächste ist? Eigentlich wir können dahin springen, genau. Ja. Also ich habe, wir wollen jetzt zu Es war einmal in Amerika springen, meinst du, ne? Ja. Von 84 ist der. Darf ich darüber anfangen zu reden, bitte? Du darfst gerne darüber anfangen zu reden, ja. Okay. Also Once Upon a Time in America ist einer meiner 5 Lieblingsfilme aller Zeiten. Meiner auch, ja. Genreübergreifend, alles, das Ding ist, das ist der beste Film, den Sergio Leone jemals gemacht hat. Das ist einer der besten Filme, die jemals gemacht wurden. Mhm. Das ist bis heute, ist es maßstabssetzend, der ist beispiellos, der ist, ich finde, wirklich fast das beste Hauptthema überhaupt, das Ennio Morricone jemals geschrieben hat, das mit der Flöte. Deborah Theme, meinst du? Achso, nee, das andere, ja. Hm, ja. Okay. Also Hauptthema, ne? Also Ecstasy of Gold ist besser, aber es ist nicht das Hauptthema von The Good, The Bad and Ugly. Und der kam halt 84 und hinter dem Film ist so eine ewig lange Geschichte und das auch, das ist komplett absurd, weil der kam halt raus und man muss wissen, dass der richtige Cut, also der Cut, wie er rauskommen sollte, dauert 3 Stunden 49. Also das ist wirklich ein ewig langer Film. Mhm. Ich glaube, es ist vom richtigen Cut her sogar fast der längste Film, der existiert oder sowas. Es ist quasi ein Porträt von den USA über die Zeiten. Also ich würde fast sagen, dass da sind sehr vielschichtige Charaktere drin und so weiter, aber ich glaube, was der Film eigentlich machen will, ist wirklich Menschen, der keine Ahnung hat, zu zeigen, wie die USA eigentlich sind und wie sie sich dahin entwickelt haben über die Jahrzehnte. Und ich würde sagen, der geht ja fast von so spätes 19. Jahrhundert, ne, von so 1890 oder so, oder 1900 oder sowas, bis so in die späten 60er, frühen 70er rein. Also der erstreckt sich über ewige Zeiten mit mehreren Zeitepochen. Ja. Und als der rauskam, 84, haben die USA verboten, dass er so rauskommt, weil der so eine USA-Kritik hat in jeder Szene fast. Hm. Und haben gesagt, für den richtigen Kino-Release, ich glaube, der lief in Cannes an, und in Cannes lief der auch in der Version, in der 3 Stunden 49. Und für den richtigen Kino-Release muss es Sergio Leone alles amerikanisch-kritische rauscutten. Und der Cut dauerte noch 2 Stunden 29. Also 1 Stunde 20 musste der Original aus dem Film löschen, quasi. Und ich glaube, der Film hat die Goldene Palme gewonnen in Cannes. Und wurde, glaube ich, dann irgendwann nochmal aufgeführt in Cannes. als Darbietung quasi, hat, glaube ich, entweder es war This oder Apocalypse Now, und hat er nochmal die Goldene Palme gewonnen. Also, und da stellt sich für mich auch die Frage, wo, was Stefan auch mal sagen kann, muss ein Western für euch, also ist ein Western gebunden an die Landschaft, die Umgebung, der wilde Westen aus den USA, oder ist es, reicht das Feeling und die Machart für euch, um zu sagen, dass es ein Western ist? Also Once Upon a Time in America spielt halt in New York und so weiter und hat nichts mit dem normalen Western zu tun, aber er ist komplett so gemacht wie ein Western, er ist so aufgezogen wie ein Western. Ist es dann ein Western oder reicht euch das nicht? Naja. Also ist zum Beispiel Kill Bill für dich ein Western, weil er ist in jedem Aspekt, so wie er gemacht ist, ein Western. Er ist nur nicht dark placed, so von der Location. Also ich habe jetzt Once Upon a Time in America nicht gesehen, deswegen kann ich da nichts vergleichen, aber ich wüsste jetzt, auch von dem, was wir jetzt gesagt haben, wüsste ich nicht, was ein Western ausmacht. Ja, deswegen kann ich mir nicht vorstellen. Würdest du sagen, dass Kill Bill für dich ein Western ist? Nee. Nee, okay, na dann. Aber wieso sollte ich denken, dass es einer ist? Naja, weil Kill Bill von ich finde, wie die Geschichte verläuft, wie die Schnitte gemacht sind, wie die Kameraarbeit ist, wie der gesamte Aufbau des Films ist, ist es komplett wie halt ein klassischer Western. Das sagt man ja auch Tarantino immer zu, dass seine alten Filme so wie Western aufgebaut sind. Und ja, ich meine halt. Ist denn zum Beispiel eine typische Kameraeinstellung. So ganz krasse Tiefen. Das hat zum Beispiel Sergio Leone immer gemacht. Irgendwie er zeigt halt ein Haus und also das Innere von einem Haus und sagen wir, da ist der Essentisch, hier ist ein Stuhl und dann kannst du bis in den dritten Raum reingucken und dann kommt irgendwer da hinten raus und die Kamera zu. Sowas wie halt ranzoomen, was in Django zum Beispiel oft ist. Irgendwie Jamie Foxx läuft da lang und sieht einen von den beiden Brittle Brothers oder wie die hießen, auf dieser Plantage. Und dann wird rangeschoben. Ja, okay. Das ist so typisch Western. Hätte ich jetzt auch gedacht. Der Trunk Shot, den halt Tarantino irgendwie erfunden hat auch, aber trotzdem, das ist halt total Western. Und diese epochale Inszenierung von einem Aufeinandertreffen von zwei Leuten und wie gesagt, diese Rachegetriebene irgendwie, das ist ja alles so Western und das ist halt komplett in Tarantinos drin und wahrscheinlich bei Once Upon a Time in America auch, weil es Ennio Morricone Filmmusik ist, auch Ennio Morricone halt einfach. Also, ja. Ne? Vielleicht konnte er einfach keine anderen Kameraeinstellungen. Und jetzt halt noch, es war einfach auch so komplett anders als alles andere. Also, ich glaube, was würdest du da sagen, John? Siehst du Once Upon a Time in America als Western an? Weil ich sehe ihn als Western an so aus. Ja, eigentlich schon. Ich meine, das ist ja irgendwie ein bisschen offen. Wie du schon gesagt hast, ist es ja nicht klar definiert. Und wenn man diese Elemente einfach einem Western zuordnet und sie dort immer wieder auftauchen und sie tauchen dann in einem neueren Film auch auf, verstärkt, dann ist es in gewisser Art und Weise ein Western. Ja. Finde ich, kann man so sagen. Und dafür muss es nicht Steppe sein oder sonst was. Es gibt auch einige Western, die zwar dort spielen, aber die komplett verschneit sind. Komme ich auch noch auf einen zu sprechen. Da fällt mir auch einer ein. Es gibt zwei, aber den meine ich nicht, glaube ich, den du meinst. Ja, also wenn diese Sachen dabei sind, wie die Einstellung und so weiter, dann passt das. Aber ist es dann ein Western, wenn er nicht in der Wüste spielt und aber halt nicht diese Eigenschaften hat, die du jetzt gerade meintest, nicht diese besonderen Schnitte? Ja, genau, dann ist es für mich eigentlich weniger ein Western, zumindest nicht so nach Also ich muss sagen, ich meine, er heißt ja eigentlich, also eigentlich, das ist so schwer zu sagen, weil eigentlich heißt er ja ein Western, weil er im wilden Westen spielt. Ja. Und zum Beispiel, also mir fällt jetzt ein Film sofort ein, wo mir auch, ich habe gerade nämlich nachgedacht, als du meinst, im Schnee, und ich weiß, dass da ein, zwei Parts sind, die im Schnee sind, aber ich glaube, der kam später, deswegen will ich ihn jetzt noch nicht stoppen, wahrscheinlich nennst du ihn auch noch. Aber ich meine, ja, es ist schwer, aber eigentlich gilt es auch als wilder Western. Das ist so. Hallo, sah raus jetzt. Hä? Du willst doch noch einen Namen nennen. Nee, du kommst da drauf. Ach so, drauf. Also okay, 100%, okay. Fühl mal. Okay. Falls er nicht kommt, sage ich es, aber der kommt, glaube ich. Also abschließend, wir sind jetzt im Jahr 1984. Es war einmal in Amerika, ist unglaublich gut. Ja. Allein eine Dreiviertelstunde spielt ja in der ersten Zeitepoche, glaube ich. Der so ein 20-Jahre-Sprung oder sowas. Genau, ne? genau. Und dann fängt gefühlt nochmal ein komplett neuer Film an. Ja. Und dann springt man ja immer wieder zu dem alten Robert De Niro. Irgendwie, ich denke mal an diesen einen Schnitt, ich weiß gar nicht mehr genau, wo er ist, wo er als alter Mann da langläuft. Da wird irgendwie eine Frisbee geworfen und der dreht sich um und dann ist es 30 Jahre wieder davor oder sowas. Das ist komplett absurd. Das ist wirklich... Also Stefan, den musst du auch unbedingt nachdenken. Oder wirklich hart. Also wirklich hart teilweise. Was ist auch mit diesen Raven, diesen Taxi und so weiter. Taxi. Ja, irgendwann, also er liebt eine Frau und irgendwas hat auch mit dem Taxi mit der Frau und wälzt sie da halt so auf der Rückbank und schmeißt dann das Geld nach vorne und sowas. Also es ist schon, ja, der ist schon hart, der Film, mit dem, was er zeigt und macht und tut. Und, ja. Ja, okay. Gut. Das war okay. Mal Amerika. Genau, das war 84. Ansonsten habe ich hier noch einen Film, beziehungsweise wir können noch mal ganz kurz auf Clint Eastwood und seine Western so ein bisschen zu sprechen kommen. Da gibt es ja noch mehr. Bei den klassischen Italo-Western hatten wir jetzt schon die Dollar-Trilogie und so weiter. Mhm. Dann gibt es noch einige andere wie Ein Fressen für die Geier, Hängt ihn höher und so weiter. Mhm. Wo teilweise, ich glaube, Hängt ihn höher ist auch ganz gut. Mhm. Die kommen aber alle... Nicht an der Bar muss das ran. Ja, genau. Mhm. Einen gibt es, der wirklich ziemlich gut ist, meiner Meinung nach. Der kam aber erst 85 und der heißt Pale Rider. Habe ich nie gesehen. Wo er ein Prediger spielt oder er gibt sich als Prediger aus und kommt in ein Dorf. Ist allerdings vom Aufbau her wieder recht typisch und zwar hilft er der Dorfgemeinschaft mehr oder weniger, sich zu verteidigen gegen ein großes Unternehmen, was industriell Gold abbauen will und so weiter. Also es gibt auch wieder so Showdown und einsamer Rächer mehr oder weniger, auch wenn er selbst gar nicht direkt betroffen ist. Bleibt aber auch immer so unnahbar, man weiß nicht direkt, man kennt seine Motive nicht immer, beziehungsweise weiß nicht, wo er herkommt, Vergangenheit und so weiter. Der ist aber wirklich stark, Pale Rider 85, deswegen noch ganz kurz. Und ein ähnlicher Film, der auch ganz gut ist, aber vom Aufbau her noch simpler gehalten, ist der Texaner. Und der ist wirklich so der rachegetriebenste Western, den ich kenne, auch mit ihm. Genau, und dann kommen wir machen einen Sprung, es gibt noch einen anderen Film, der ein Jahr vorher spielt. Ich habe es gerade gelesen, das ist der, den ich nicht meinte. Wobei, gut, wir schließen noch ab, 92, Clint Eastwood, erbarmungslos, Regie geführt, Hauptrolle, mit Gene Hackman. Auch noch. Mehrere Oscars nominiert, ich glaube sogar ein paar gewonnen. Ja. Also ich will jetzt nicht viel über den Film sagen oder sowas, aber den sollte man sich angucken. Ja, so. Habe ich auch gesehen, ich glaube zweimal, dennoch weiß ich nicht mehr so viel, aber ganz grandioser Film, muss ich auch nochmal schauen. Und jetzt ein Film von 1991, den ich zwar gesehen habe, aber es ist so lange her, dass ich so gut wie nichts mehr weiß, was leider auch sehr schade ist. Da ist Schnee, mein Freund, da ist Schnee. Das dachte ich mir, dass du den meinst. Und das ist tatsächlich auch, was so die Einnahmen betrifft, der erfolgreichste Western bis dahin gewesen. Zumindest habe ich das gelesen. Und zwar kommen wir zu... Stefan? Nee. Der mit dem Wolf tanzt. Genau, genau. So, Tim. Ey, den habe ich, also ich glaube, der mit dem Wolf tanzt... Also ich liebe den Film, sage ich ganz ehrlich. Es gibt da irgendwie der Film ist so, also der Film zweiteilt Leute so, weil das ist so, also ich meine, der wurde ja von Kritikern hoch gelobt bis zum Umfallen. Das ist einer der auch ein ganz großer Klassiker halt. Wahrscheinlich mit Abstand Kevin Costners bester Film überhaupt. Hat ihn ja so ein bisschen in den absoluten riesen Hollywood-Status reingepusht irgendwie. Und ich weiß noch, dass ich den als Kind, als Kind hat man sich ja immer gefreut, also mein Vater hat mir immer eine Menge Filme gezeigt. Aber umso länger irgendwie der Film war, umso geiler fand man es immer, weil da waren immer noch länger wach und so weiter. Dann meinten wir so, ja, wir gucken. Ich weiß noch, an irgendeinem Tag meinte er, wir gucken heute Abend Titanic. Und ich kann Titanic schon, wusste, dauert 3 Stunden. Ja. Und geil. Und er meinte, oh, meinte irgendwie meine Mutter so im Auto, aber heute Abend läuft der mit dem Wolf tanzt. Und dann meinte sie, oh, okay, dann gucken wir der mit dem Wolf tanzt. Da war ich total traurig, weil ich dachte, okay, was Längeres als Titanic gibt's nicht. Und dann meinte er, nee, keine Angst, der dauert noch länger. Und, aber das kommt mir irgendwie bekannt vor, dieses, wir schauen heute Abend, der mit dem Wolf tanzt, läuft im Fernsehen. Ja. Und, und mein Vater, weil mein Vater liebt auch Filme und dem war mir wichtig, alles irgendwie begreifen, was so toll ist und so weiter. Und ich glaube, ich habe den Film bestimmt 5-6 Mal, habe ich den gesehen. Und den würde ich nämlich auch sagen, der ist halt auch so, der ist halt im Westen geplaced und so weiter, aber unterscheidet sich total von der Dollar-Trilogie, von Erbarmungslos und so weiter. Das finde ich eine ganz andere Kiste. Und da gibt es halt auch, ich glaube, ziemlich gegen Ende gibt es Szenen im Schnee, nämlich, woran ich mich noch ganz genau erinnern kann, weil das so untypisch war. Und aber ganz, ganz toll. Und ja, also muss man sich einfach angesehen haben mit Kevin Costner, ist in so einem Outpost irgendwo in der Steppe, irgendwo in der Wüste. Und da ist ein Wolf, der kommt den immer irgendwie besuchen und ist halt auch sehr viel mit der weiße Mann und Indianer und Konflikt und bla und so weiter. Ganz, ganz toller Film. Hm. Ganz toller Film einfach. Ja. Was anderes kann ich gar nicht sagen. Ja. Genau, um das dann abzuschließen oder beziehungsweise zu sagen, welchen Film im Schnee ich meine, zu dem ich auch gar nicht mehr so viel sagen kann. Wenn ihr dir was sagt, der ist von 68, Leichenpflastern seinen Weg. Nee. Okay, ist, haben auch nicht so viel auf dem Schirm, ist aber auch ein ganz grandioser Film mit Klaus Kinski in einer der Hauptrollen. Was erstmal, ja. Denkt man erstmal so, naja, geht das in Ordnung? Ja, Kinski konnte schon was. Ja, und das war auch wirklich der erste Film, wo ich gedacht habe, ja, okay, also das passt auch perfekt. Und Leichenpflastern seinen Weg ist der deutsche Titel im Original, das ist ein italienisch-französischer Film, heißt, glaube ich, Il Silenzio, was quasi sein Widersacher ist. Ja. Und Klaus Kinski spielt auch einen wirklich ekligen, fiesen Mördertypen und Leichenpflastern eben seinen Weg. Und dieser Film spielt komplett im Schnee und hat so eine ganz andere Optik dadurch und Dynamik. Und der ist auch wirklich, wirklich sehenswert. Ja. Genau, und dann gibt es noch eine kleine Reihe, auf die man zu sprechen kommen könnte, von denen ich allerdings auch nicht so viel gesehen habe. Und zwar dachte ich, ganz kurz können wir die Nobody-Filme und die Filme um Terence Hill und Bud Spencer können wir ja kurz zumindest. Ach so, ja, gut. Anschneiden. Ich dachte, du droppst was anderes. Okay. Wegen Reihe? Hm. Okay. Ja, weil ich dachte, vielleicht könnte man die nennen, aber schwer, aber okay. Gut. Erstmal ganz kurz, hat irgendwer einen der Nobody-Filme gesehen? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt zwei oder drei gibt. Ich glaube, drei gibt es, ne? Nee, ich glaube nicht. Oder zwei. Okay, Nobody ist der größte und sie nannten ihn Nobody, oder? Sein Name ist Nobody. Sie nannten ihn Nobody. Genau, ich habe davon auch nur einen gesehen, der auch Henry Fonda in der im Gegenpart hat. Der ist halt slapstick-mäßig in gewissen Szenen, aber gar nicht so sehr, wie ich gedacht habe, als ich ihn gesehen habe. Und ich fand den gut und teilweise wirklich unterhaltsam, einzelne Szenen. Und der ist auch wieder, der sieht auch gut aus, der Film. Aber die Story hat mich da, die war mir dann doch, da war mir zu wenig irgendwie oder zu bekannt. Also ist jetzt, ja, kann man sehen und ist Klassiker, aber muss auch nicht sein. Ja. Gut, wir brauchen auch Terence Hill und Bud Spencer, können wir auch ein bisschen ausklammern. Gut, Terence Hill und Bud Spencer ist halt, ja, kann man sich angucken, macht Spaß. Genau. So, die alten Dinger. Kennt ihr wieder. Gut, dann sag doch, welche Reihe du Mad Max hast. Ja, okay. Nee, Mad Max hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben. Da könnte man sich jetzt echt Ewigkeiten drüber streiten. Also die Reihe hat schon sehr viele Western-Elemente, aber eigentlich ist es halt Sci-Fi irgendwie postapokalyptisch bla. Aber komm. Ja, ich habe die alten tatsächlich auch nie gesehen. Ich habe die alle gesehen. Mhm. Und vor allem, ich habe mir nach Mad Max Fury Road die nochmal angesehen. Und ich kann nicht nachvollziehen, wieso der erste Mad Max damals gehypt wurde. Ich kann es nicht. Also ich kann mich immer eigentlich in die Zeit zurückversetzen. Ich kann es nicht. Der Film ist so unfassbar lame. Mhm. Also es ist unglaublich. Der ist so langweilig. Ja. Bei 2 und 3 ist mir eine andere Geschichte, aber der ist so lame. Es ist ein ganz anderes Thema. Okay. Ja, ich wäre jetzt tatsächlich so ein bisschen nach vorne gegangen und jetzt die neueren Western so ein bisschen zu beleuchten. Ja. Also mit Jahrtausendwende und die dann dazugekommen sind, wo Stefan vielleicht dann auch ein paar... Wollen wir da einfach ein bisschen schräg drüber reden? So da alles, können wir ein bisschen, genau, kommen. Was wir so besonders, was wir gesehen haben, was wir besonders interessant fanden und wie sich das ein bisschen gewandelt hat. Also auf den Punkt fallen mir nur 4 Filme ein, die richtige Western waren. Na, fangen wir mit einem an. Okay. Den einen. True Grit, okay. Erinnere ich mich, ist gar nicht so lange her, 2008, 2009? 10. Okay, habe ich im Kino gesehen. Für ein paar Oscars nominiert. 10. Auch. Für 10 Oscars nominiert. Keinen bekommen. Ja. Einer der Filme, der für die meisten Oscars nominiert hat und keinen bekommen hat. Ja, hätte ich auch irgendwo nicht ganz nachvollziehen können, wenn er jetzt so der Film war halt irgendwie hat. In allem, was er gemacht hat, gut, aber irgendwie nicht sehr gut. Ja. Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich ein wenig enttäuscht war. Ich habe den im Kino gesehen damals, gedacht, oh, ein moderner Western und so weiter. Hatte ich noch nicht so viele gesehen. Und ich habe gedacht, nein, das was begeistert die Leute daran. Das war mir zu vorhersehbar an einigen Stellen und ich weiß es nicht. Also ich mochte Jeff Bridges und Matt Damon echt ganz, ganz doll im Film. Also ich fand Matt Damon halt als Texas Ranger irgendwie total sympathisch, auch mit seinem Akzent und so weiter. Ja, und Jeff Bridges als so alter, abgebrühter Haudegen, der irgendwie aber doch eine nette Seele hat, so. Das fand ich alles super. Ich muss ehrlich sagen, dass der Bösewicht wurde von Josh Brolin gespielt, ne? Mm. Ja, der fand ich auch super. Mm. Ich muss ehrlich sagen, dass das Mädchen mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Die eigentlich so hochgehalten wurde, weil sie war da 14, als es gedreht wurde. Ja, von der Inszenierung her und alles ist der Film schon super gut. Mm. Das kann man ihm nicht nehmen. Also zum Beispiel, wenn Jeff Bridges gegen diese drei anreitet und so weiter. Oder wenn er nachts irgendwie dann am Ende so das Pferd durch die Nacht bringt und das Pferd kann nicht mehr, dann schießt er das Pferd und so weiter. Das ist schon alles ganz, ganz geil. Aber ich habe von den Coen-Brüdern bessere Filme gesehen und nicht nur zwei oder drei bessere Filme. Mhm. Aber dennoch ist der Film, also True Grit kommt bei mir nicht um eine 8 von 10 herum. So eine 8 von 10 ist der Film aus meiner Sicht. Mhm. Aber ja, ich müsste den nochmal sehen. Stefan, noch irgendwas? Ja, ich fand den auch. Also ich fand ihn auch gut, aber mir ist jetzt auch nicht viel hängen geblieben. Zum Beispiel dachte ich jetzt, dass ich Josh Brolin, glaube ich, ganz gut fand. Mhm. Aber seine ganze Rolle im Film war irgendwie seltsam. Ich glaube, der ist auch nur kurz zu sehen. War ja auch ziemlich klein, die Rolle eigentlich. Ja, aber der war halt so das, was überhaupt alles angestoßen hat. Er war ja der Grund, weshalb die Handlung ins Rollen kam. Dafür war er dann am Ende. Naja, wohl, nein, also sie sind halt, ich glaube, bis 60% des Films, also jagen sie ihn ja nur und haben ihn noch nicht. Und dann irgendwann morgens geht sie ja an den Fluss, um Wasser zu holen, und dann steht er da plötzlich. Also so ein zufälliges Aufeinandertreffen, so typisch Coen-Brüder-mäßig. Ja, wie wollen wir das erklären? Ja, komm, die treffen sich einfach irgendwie. Genau, und dann nach True Grit würde ich jetzt eigentlich Free 10 to Yuma reinwerfen. Mhm. Weil ich den Film super geil finde, den so viele Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben, nie gesehen haben. Und der ist einfach nur grandios in jeder Hinsicht. So. Hast du ihn gesehen? Nee. Das ist Todeszug nach Yuma. Todeszug nach Yuma. Ja. Hatten wir vorher schon kurz drüber gesprochen. Russell Crowe, Christian Bale, dann noch der, ist der Name von ihm, der Ehemann von Charlize Theron. Das finde ich mir nicht. Warte mal, der hat Medivh gespielt in Warcraft. Und Ben Foster? Ja, danke. Ja. Ben Foster noch mit dabei. Eine schöne, sehr schöne Storyline mit einem grandiosen Russell Crowe, mit einem grandiosen Christian Bale. Auch Ben Foster macht seine Sachen mega gut. Und es geht halt darum, dass Russell Crowe ist halt einer der, ist halt wirklich so, ich glaube, der meistgesuchte Bösewicht und ist auch wirklich verrückt und krank teilweise. Und es ist halt, und Christian Bale ist ein Farmbesitzer. Und eines Nachts kommt quasi die Polizei, ne, also nicht, also damals wie die Polizei war, mit Russell Crowe in Christian Bales Farm, um für irgendwie Unterschlupf und keine Ahnung was. Und Christian Bale ist halt wirklich hat halt eine Family und lebt halt am Rande der Armut quasi und verdient halt echt nicht viel und hat irgendwie auch noch Schulden, ist aber eigentlich ein total guter Mensch. Und dann bietet die Polizei Christian Bale so und so viel 1000 Goldstücke an, wenn er der Polizei hilft, Russell Crowe zu dem Zug zu bringen, um 3.10 Uhr, der nach Yuma fährt, in das Gefängnis. Und dann sagt er halt ja, für seine Family halt, um das Geld zu bekommen, und dann geht der Film halt los und dann bringen sie ihn halt hin und irgendwann flieht dann wieder Russell Crowe, aber Russell Crowe ist kein absolut, also er ist halt, er macht wirklich teilweise, keine Ahnung, er bringt jemanden um und stecht ihm 100-mal ein Messer in den Hals oder sowas. Und lacht darauf hin, aber ist so, ja, ist eigentlich auch gut irgendwo und kann, und Christian Bale und er sind auch am Ende, sind niemals Freunde oder sowas, aber er kann ihn nachvollziehen und er will auch nicht, dass er stirbt zum Beispiel, also Russell Crowe will nicht, dass er stirbt, und mit auch so einem großen Showdown dann am Ende und so weiter. Und nee, also der ist ein ganz toller Film, wirklich, der irgendwie so untergegangen ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist er untergegangen, aber alle, die ihn gesehen haben, finden ihn total geil. Ja. Ich habe den auch eigentlich, ja, genau, ich habe ihn so ein bisschen vergessen gehabt, wollte ihn aber eigentlich auch immer mal sehen, ja. Ja, hol ich nach. Ja, sollte man sich angucken. Ja, meine Freunde. Das ist ein Western, ein moderneren Western, den ich sehr gerne schaue, beziehungsweise ich habe ihn zwei oder dreimal gesehen, von 2007, ist die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Einer der längsten kürzeste Filmtitel aller Zeiten. Genau. Und auch der Film hat durchaus Längen. Also man muss, wenn man den Film schaut, so ein bisschen bereit sein, auch mal ein paar langatmigere Szenen mitzunehmen, die aber immer stimmungsvoll sind. Also auch der Soundtrack ist grandios, der ist von Nick Cave und glaube ich mitkomponiert von einem, der auch in seiner Band gespielt hat, ich glaube ein Bassist, ich habe seinen Namen vergessen, der hat mehrere Soundtracks geschrieben. Ich glaube Nick Cave hat den Soundtrack zu Warrior gemacht. Ich kann sein, dass er den auch gemacht hat. Der hat auf jeden Fall auch schon bei vielen Soundtracks mitgewirkt. Hauptrolle von, spielt Brad Pitt. Der sich von Angelina Jolie getrennt hat. Scheidung. Heute Morgen kam die Nachricht. Oh. Gestern kam die Nachricht. Also am Dienstag kam die Nachricht. Echt? Ja, das ist gestern. Ja, für, also, wusste ich nicht. Ja. Können wir noch in den... Können wir dann später noch. Gestern Talk. Und da spielen mehrere gute Schauspieler mit, unter anderem auch Sam Rockwell ist dabei und der jüngere Bruder von, na wie heißt der Batman? Ben Affleck. Casey Affleck, genau, der auch das ziemlich gut spielt, finde ich. Der kann schon was. Diesen Feigling in Anführungszeichen. Und der Film zieht sich auch über so eine lange Zeit, ist ein bisschen zäh, aber auch unglaublich gut. Habt ihr den gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Okay. Und was sagst du zu dem Film? Kann ich nur alles teilen, was du gerade gesagt hast. Ja, okay. Ja. Ist auch ist ungewöhnlich ein bisschen der Film, aber unbedingt sehenswert. Das ist jetzt so der moderne Western, der irgendwie mir am meisten zugesagt hat. Ja. Mir am meisten zusagt. Gut, und dann würde ich sagen, kommen wir natürlich zwangsläufig noch zu Tarantino, ne? Mhm. Vielleicht auch abschließend. Wollen wir über Django erstmal anfangen zu reden? Ja, klar. Ich finde, Django ist halt irgendwie, Django ist mit Abstand der unterhaltendste Western, den es gibt, finde ich. Also kein Film unterhält mich so viel, macht so viel Spaß, einfach irgendwie zu gucken halt. Ich finde tatsächlich, dass Django ist so lustig, weil ich glaube, Django ist echt aus meiner Sicht der schlechteste Tarantino. Also, Reservoir Dogs ist besser. Pulp Fiction ist besser. Jackie Brown ist besser. Jackie Brown habe ich nie... Bastards ist besser. Ja. Dann bleibt halt noch Death Proof, den ich eigentlich... Death Proof ist nicht... Den ich aber eigentlich hochhalte, weil Death Proof nimmt die... Sorry für die Auswahl, nimmt die beschissensten Elemente, die man echt haben kann, und macht daraus einen einigermaßen brauchbaren Film. Das zeigt doch, wie krass Tarantino eigentlich ist. Er nimmt einfach nur heiße Frauen und ein fucking dumm getuntes Oldschool Muscle Car und macht daraus was Brauchbares. Das ist doch Wahnsinn. Aber wie gesagt, anderes Thema. Und Hateful Eight fand ich auch besser als Django. Aber trotzdem ist Django immer noch gut, weil Quentin Tarantino ist auch so, Quentin Tarantinos schlechte Norm ist immer noch verdammt gut. Muss man ihm halt schon irgendwie hochhalten. Und ich finde, der Film hat nur tolle, also Jamie Foxx ist total cool als der halt seine Rache haben will. Christoph Waltz spielt halt das zweite Mal Hans Lander, nur steht er diesmal auf der guten Seite, so ungefähr. Und mit Bart halt, ja. Ist ja einfach wirklich so. Also es ist im Prinzip mit Hans Lander, es ist die exakt selbe Rolle. Nur steht er diesmal auf der guten Seite, nicht auf der schlechten, das ist alles. Spielt er nicht eh immer dieselbe Rolle? Also Blomkamp war auch so. Blomkamp? Na, bei... Achso, ja. Aber hast du gesehen Big Eyes? Nee. Ja. Fand ich super geil. Ja, da spielt er anders tatsächlich. Ja. Also ein bisschen anders. Es ist schon ein bisschen anders. Ja. Und Leonardo DiCaprio ist super geil, mal als Bösewicht. Ja. Ich glaube, hat man ihm gesagt, niemals das Bösewicht gesehen? Ich glaube nämlich, es war das erste Mal und grandios. Also Betrüger hier und da. Aber also er und Samuel L. Jackson finde ich das geilste am Film. Ja, das stimmt. Die beiden. Also Samuel L. Jackson vor allem, der geht irgendwie manchmal so ein bisschen unter bei den meisten, aber das ist eigentlich super geil im Film. Hatte man denn DiCaprio vorher schon mal eine Nebenrolle gesehen? Wüsste ich jetzt auch nicht. Man könnte bei Revolutionary Road darüber reden. Und bei Gangs of New York könnte man drüber reden. Bei Gangs of New York kann man auf jeden Fall drüber reden, glaube ich. Okay. Also Gangs of New York ist ja eigentlich Daniel Day-Lewis, der Hauptdarsteller, würde ich sagen. Und Revolutionary Road ist dieses Liebesdrama mit ja, die Titanic-Frau, wie heißt sie? Ich vergesse nicht. Okay, das ja. Sind doch die beiden die Hauptrollen. Naja, aber es gibt ja nie zwei Hauptrollen. Es gibt immer nur eine Hauptrolle. Es gibt nie zwei Hauptrollen. Man kann nicht zwei Hauptrollen haben. Das ist jetzt aber die Definitionssache. Gut, egal, wo waren wir? Bei Django halt. Ja. Und ich finde der Film, es wird lustig, dass alle immer sagen, ja, das ist so ein Western, aber irgendwie ist er gar nicht so wie alle anderen Western. Das ist irgendwie so die Tarantino-Version von einem Western und die ist eine ganz andere irgendwie. Ja. Und ich finde, der Film hat einfach mehr Spaß als alle anderen Western. Das ist auch der mainstreamigste Tarantino. Ja. Guck dir alle anderen Tarantino-Filme an, die sind nicht so mainstreamig wie Via Django, würde ich sagen. Also es gibt bei Django zumindest, wenn ich ihn jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse, gibt es einfach viele tolle Szenen. Ja. Es gibt auch einige, die waren mir so ein bisschen zu weit drüber oder die sind dann so sehr Tarantino-artig, die ja auch lustig sind, aber zum Beispiel dieser 10 Minuten Blut-Showdown am Ende in dem Haus, der hat ja auch was, ist unterhaltsam, aber so nimmt dem Ganzen natürlich... Wo immer dem einen Typen ins Knie geschossen wird. Ja, genau. Entkräftet den Film dahingehend, dass es natürlich nicht mehr realistisch wirkt. So. Ja. Aber unterhaltsam ist er und es gibt wirklich viele tolle Szenen auf der Farm am Anfang mit dem Auspeitschen, mit dem Wagen, den sie da in die Luft jagen, mit dem Ku Klux Klan. Genau, Samuel L. Jackson, wie du gerade gesagt Frau hast. Meine Frau hat 40 Hüte für euch, Drecksäcke, Mann. Und jetzt meckert ihr rum. Ja. Ist doch gut, Joe. Ja. Also der hat wirklich grandiose Elemente, ja. Das kann man nicht abstreiten. Ja. Absolut. Na und dann, willst du noch was zu Django sagen? Oder? Ich fand den auch mega gut. Also ich würde den auch unter den Tarantino-Filmen ziemlich hoch ansetzen sogar. Vielleicht, weil er Mainstreamer ist. Ich bin ja eh nicht der größte Tarantino-Freund. Also ich finde seine Filme gut, aber da finde ich Django schon relativ weit oben. Auch. Also ich finde den auch durchweg unterhaltend, bis zu dem Punkt, wo dann DiCaprio und Christoph Waltz aus dem Film ausscheiden. Dann kommt so irgendwie Leerlauf, finde ich. Also quasi das ganze Ende. Ist aber auch nicht mehr viel. Es sind 15, 20 Minuten, glaube ich, länger. Das wird nicht. Ja, aber die hätte man meiner Meinung nach vielleicht auch noch... Also da dachte ich dann, jetzt ist der Film vorbei und dann war er doch nicht vorbei. Und sowas mag ich immer nicht. Ja. So. Das hat mich auch bei... Ach nee, darüber reden wir doch nicht nachher. Egal. Also ich fand ihn gut. Ja. Und dann kommen wir zu Hateful Eight, ne? Ja. Den ich zum Beispiel unter Django anordnen würde. In Tarantino. Was ich nicht tun würde, weil der ist halt, also, ja, was du ja auch schon meintest, so ein bisschen der große Tarantino-Film, Hateful Eight ist halt mehr Tarantino als, glaube ich, jeden Film, den er seit 2000 gemacht hat. Mhm. Also, der ist halt, Hateful Eight ist wirklich, ähnelt unfassbar krass Pulp Fiction oder Reservoir Dogs. Also, der kommt ganz nah daran, vor allem Reservoir Dogs. Ja. Und ich habe ihn ja auch zum Glück in einem der Roadshow-Kinos gesehen, also im Zopalast, wo er ja mit 70mm projiziert wurde, weil er 65mm Film gedreht wurde. Und die Optik ist der absolute Wahnsinn. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das so krass lohnt. Ich bin rein, dachte, ja, mal gucken. Aber es war wirklich unglaublich krass. Ich finde es immer noch schade, dass der Film nicht den Oscar für beste Kamera gewonnen hat, sondern The Revenant, was natürlich gut war, aber ja. Und ist eigentlich The Revenant ein Western? ja, doch, klar. Ich fand dieses ganze Kammerspiel in dieser Hütte so unfassbar gut gemacht. Und weil durch diese unglaubliche 65mm Optik siehst du auch die ganze Zeit die ganze Hütte und alle Leute, die im Hintergrund irgendwas machen. Und es ist die irgendwas komplett verdeckt und die ganzen Charaktere, die irgendwie alle geil sind und du fragst dich immer, wie viele von denen sind jetzt Verrätern und dann kommt plötzlich Channing Tatum aus dem Boden raus und in dem Kino war das auch so geil, weil es gibt ja diese Roadshow-Version, die 15 Minuten länger ist oder 20 Minuten länger ist als die normale Version und da war es halt echt so, also diese Roadshow, die es früher gab für halt große Filme, war ja wirklich so mit einer Ouvertüre halt am Anfang, wo 5 bis 10 Minuten einfach nur die Filmmusik läuft mit dem Bild. Dann fängt der Film erst an und in der Mitte ist halt diese Intermission oder Intermission, wie es ausgesprochen wird, wo 15 Minuten bis halbe Stunde Pause ist und dann musst du wirklich dazu, also du musst den Saal verlassen und dich mit den Leuten quasi, dass das Publikum dazu gezwungen wird, sich in dem Vorsaal darüber zu unterhalten mit den anderen. Also wenn ich sagen jetzt, ich rede, aber du sollst halt rausgehen und sollst darüber reden, was du gerade irgendwie gesehen hast. Und ich glaube, Genau, diese Intermission hat genau 15 Minuten. Und es war so geil, weil man kam wieder rein nach den 15 Minuten, der Film fing an, ging halt weiter. Dann hörst du Quentin Tarantinos Stimme, die halt sagt, okay, das habt ihr in den letzten 15 Minuten verpasst. Hm. Und dann zählt er auf, was in den letzten 15 Minuten, also draußen, was geredet hast, passiert ist, als würde der Film gerade passieren. Hm. Und es war so super geil. Und, ich frage mich gerade, ob ich auch eine Pause hatte, als ich den Film im Kino gesehen habe, weil das kommt mir bekannt vor, ja. Mhm. Mhm. Na, hast du gerade im Zug alles gut? Weiß ich nicht mehr. So. Aber dass Tarantino redet, das ist passiert, das ist ja auch im richtigen Film. Ja, ja, das ist schon klar. Also weil ich finde keine Pause und da das auch. Okay. Ich kann Leute schon verstehen, die sagen, der Film hat Längen für sie, aber ich finde nichts irgendwie finde ich in dem Film unnötig lang oder kein Dialog regt mich auf, wo ich sage, jetzt wird es aber mal langsam echt ein bisschen zu viel so. Also wenn sie halt auch der ganze Anfang mit der ganzen Kutsche und so weiter, hat mich nichts gestört. Und wenn, wie heißt er nochmal, der sagt, oh mein Gott, sind das wirklich die Augen von... Ja, genau, wenn der einsteigt und dann das ganze Gerede ist und so, das wird es so geil. Und dann in der ganzen Hütte mit... Wenn Kurt Russell verreckt und wenn Samuel L. Jackson dann die alle an der Wand aufstellt und... und dann dieses krasse Ende, wo sie dann aufhängen. Davor passiert ja, also das ist ja Mitte des Films, glaube ich. Wo dann wirklich... Nee, das ist schon gegen Ende. Ja. Das ist schon nach 2 Stunden 20 oder so. Also weil ich habe den Film damals gesehen und wir saßen da drin und dachten, ja, passiert jetzt noch was? Also ich fand den wirklich lang und langatmig und langweilig zwischendurch. Dass dann am Ende was passiert ist, hat sich dann so gebissen mit dem, was eigentlich davor passiert ist, fand ich auch. Das ist dann zwar auch noch gut. Ich fand es alle super unterhalten, da kann ich nur nicht sagen. Ja, also für mich kann da auch mal, wie gesagt, es einfach nur ein Gespräch geben und es muss nicht quasi die Handlung so komplett vorantreiben. Ja. Das stört mich dann quasi auch nicht, wenn sich dann einfach mal in der einen Szene der eine ans Klavier setzt und ein Stück spielt zum Beispiel. Das bringt ja die Handlung nicht vorbei, das verstärkt halt irgendwie Stimmung zum Beispiel. Ja, und das ist, muss man halt auch sagen. Es ist ein Western. Und wir haben vorhin drüber geredet, dass ein Western vor allem dadurch früher halt irgendwie geglänzt hat, dass es inszenatorisch krass war. Mhm. Und ich finde, das ist halt in Hateful Eight so, wenn sich einer hinsetzt an das Klavier, immer Töne spielt und nebenbei erzählt Samuel L. Jackson die Geschichte, wie er seinen Sohn da vergewaltigt hat irgendwie. Mhm. Und man sieht die Flashbacks und die Kamera fährt dann beide ran und man hört die Töne. Das ist halt einfach geil. Das hat... Da muss sich nicht einer hinsetzen und da die Töne am Klavier machen. Das ist absolut nur dazu da, dass die Szene inszenatorisch besser wird. Ja. Aber sie wird ja besser. Ja, also. Ja, und dann gibt es natürlich, wie du gerade gesagt hast, diese klassischen Tarantino-Elemente, die einfach so over the top sind. Ja. Wo es dann nochmal so in Szene gesetzt wird mit dem Blutkotzen und dann natürlich dem anderen ins Gesicht und so. Oder Channing Tatums Kopf platzt. Ja, genau. Und das habe ich gar nicht verstanden. Nicht unbedingt. Warum man überhaupt Channing Tatum so eingebaut hat, weil da haben im Kino einfach alle gelacht. Ich fand ihn allerdings rückblickend dann irgendwie ganz, habe ich mir gedacht, ganz gut, weil er nicht so wirkt wie alle anderen da drin, so ein bisschen, weiß ich nicht, älter. Ich fand auch diesen Joke mit der Tür die ganze Zeit so geil. Ja, du musst die Tür zwei Meter. Und es kommt ja 3 oder 4 Mal im ganzen Film und ich lache sich jedes Mal tot darüber. Hat ja auch irgendwie ein Feeling dafür, Tarantino, dass so welche Jokes funktionieren. Also ich kann mir auch vorstellen, dass du denkst, ja, das wird super lustig und am Ende ist es komplett beschissen. Ja. Und auch, dass so ein Charakter wie zum Beispiel dieser Obi, der nochmal rausgeschickt wird, dann wirklich... Ich hab keinen Bock mehr auf den genau. Also noch irgendwie, ich hab die Tür mehr genagelt als letzte Nutte. Scheiße, der Lamm war so weg. Und sich dann wirklich davor das Feuer legt. Ja. Das ist schon wirklich ganz gut gemacht. Hateful Eight. Mit dem besten Satz aller Zeiten. Ja, sie hat vor 5 Jahren da ein Schild dran gehangen, wo stand, keine Mexikaner und keine Hunde in dieser Hütte. Mhm. Vor 3 Jahren hat sie es abgehangen und weißt du warum? Von da an waren Hunde erlaubt. Das ist immer noch einer meiner Lieblingssätze. Ich glaube, damit haben wir es, ne? Mhm. Ja. Gut. Ja, war ja auch genug zu Western. Dann sind wir damit durch und wir kommen zur Rubrik der Kinostarts. Da kann ich auch endlich was sagen. Ja, Stefan, hau mal raus. Moment, ich muss jetzt kurz gucken. Wir haben den wievielten für Leute, die es später hören? Also jetzt wir haben den 21. und heute um 8 Uhr sind die Neustarts. 21.09. Ja. Heute ist der 21.09. genau. Morgen, also reden wir über die morgen kommen, am 22. Genau, und also, genau, dann haben wir natürlich den Film, weshalb wir überhaupt hier jetzt über Western genau geredet haben, das Remake von den glorreichen 7 von Antoine Fuqua. Ja, das wird ja, glaube ich, ausgesprochen. Ja gut, also was kann man dazu sagen? Wahrscheinlich wesentlich actionreicher als der alte Film. Ja. Wesentlich unrealistischer. Mhm. Wie ich schon meinte, ich glaube, der wird super viel Spaß machen. Einfach, ja. Also ich fand ja auch das, was er gemacht hat, also der hat ja auch Training Day gemacht. Mhm. Und Training Day war krass. Oder so. Ja, den fand ich jetzt nicht so krass. Aber zum Beispiel hat der Southpaw, ist ja sein letzter Film, der mit Jake Gyllenhaal, der mir persönlich wirklich gefallen hat. Er hat natürlich alle Boxfilm-Klischees drin, die er hat, aber trotzdem ist der Film irgendwie geil. Das muss er auch erstmal hinbekommen. Und ja, also Chris Pratt, also keiner passt da besser in Western als der. Und ich habe das Gefühl, Chris Pratt passt auch überall rein. Ja, er ist halt die coole Socke so, und Denzel Washington ist halt der harte Dude, und ich glaube, dass der Film mega viel Spaß machen wird. Also ich gucke ihn morgen Abend. Sie haben da auch, finde ich, eine gute Mischung so an Darstellern gefunden. Das ist halt Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke ist ja auch noch drin. Ja. Wobei ich den irgendwie, das ist für mich immer Ethan Hawke. Ja. Ich weiß nicht warum. Dann noch Vincent D'Onofrio, hier Kingpin. Ja. Für die Daredevil die Serie gesehen haben. Und die anderen kann ich jetzt nicht. Ein Asiate halt, die mussten wahrscheinlich ein bisschen und vor allem die Diversität World rein. Sein. Wie? Ist er da auch? Nicht den Bösewicht in Jurassic World? Kann sein, ja. Ja, also ich erhoffe mir davon eigentlich, also ich habe Bock auf den Film, werde den wahrscheinlich auch am Wochenende gucken. Und aber ist, denke ich mal, ein solider Actionfilm. Vielleicht kein Western mehr, nach den Definitionen, die ihr vorhin gesagt habt. Ja. Wie gesagt, darüber kann man sich, ich könnte darüber ewig reden. Ich würde auch dann da sagen, auch wenn er überhaupt keine Western-Elemente hat, aber so viel mit Cowboy und Bösewicht ist, würde ich auch wieder sagen, es ist ein Western. Das ist irgendwie. Ja. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass er, jetzt wenn man ihn vergleicht mit dem alten, von der Handlung her nicht weniger liefern wird, auch wenn es einem nicht so vorkommt. Weil ich das ganz kurz vorhin jetzt irgendwie gedacht habe, The Revenant ist für mich kein Western. Niemals. Gut. So. Aber anderes Thema. Okay. Dann ein Film, dann kommen wir erstmal zu denen, die wir noch nicht gesehen haben, außer du hast den gesehen, Snowden von Oliver Stone. Nee, habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Über Edward Snowden, heißt der Edward? Ja, der ist Edward Snowden, ne? Ja, den, glaube ich, jeder auf der Welt inzwischen kennt, der damals die NSA Geheimnisse verraten hat. Hat er nicht die CIA gehackt? Der hat da gearbeitet, oder? Ja, ja, aber hat er nicht die CIA gehackt am Ende? War das nicht so, dass er irgendwie... Oh, nee, hat er das Pentagon gehackt? Nein. Er hat doch irgendwas... Hä, war nicht Snowden, vielleicht bin ich jetzt der krasse Vollidiot, aber war nicht Snowden der irgendeine heftige Instanz von den USA irgendwie gehackt hat mit nur einem Laptop und den damit irgendwie aufgezeigt hat, wie schlecht das alles ist? Nee, also vielleicht, aber das wüsste man, glaube ich. Also ich habe davon nichts gehört. Okay, nicht dumm. Also Edward Snowden, vielleicht um das nochmal zu erzählen, ist er dafür bekannt geworden, dass er in dem NSA-Programm war, die Handys und Computer und eigentlich alles ausspioniert haben und dann der Meinung war, dass das an die Weltöffentlichkeit muss, was dann aber natürlich unter Hochverrat fällt, weshalb er das Land verlassen hat. Genau, jetzt lebt er in Russland und der Film von Oliver Stone erzählt jetzt die Geschichte darüber, wie er sich in Singapur mit den zwei Journalisten, ich habe es mir aufgeschrieben, Glenn Greenwald, Aaron McAlish und der Dokumentarfilmerin Laura Portras trifft und denen halt alles erzählt, wie das Ganze abgelaufen ist. Und die Geschichte kann man sich auch in einem Film angucken, weil daraus ist nämlich der Dokumentarfilm Citizen 4 entstanden, der damals den Oscar bekommen hat von Laura Portras. Und genau, jetzt wird halt die Geschichte erzählt, wie er aus dem Land geflohen ist, wie dann seine Frau, in dem Film gespielt von Shelley Mutley, darunter zu leiden hatte. Das kommt auch in dem Dokumentarfilm. Er hat ihr nichts gesagt, er ist einfach nur aus dem Land geflohen. Sie durfte nichts davon wissen, weil er sonst was verraten hätte. Und dann hieß es halt immer, da sind Leute im Haus, die durchsuchen alles, was ist überhaupt los. Und er kann ihr halt nichts erzählen. Ich weiß nicht, habt ihr Citizen 4 gesehen? Ja. Nee, leider nicht. Ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Weil hat nicht viel, also alles, was man über die NSA und über Edward Snowden weiß, also da kommt nichts Neues dazu, wenn man ein bisschen die News verfolgt hat. Ich muss auch sagen, ich habe mich an Joseph Gordon-Levitt noch so krass satt gesehen. Ich kann den nicht mehr sehen. Ich auf eine gewisse Art und Weise auch, wobei ich gar nicht viele Filme mit ihm gesehen habe. Aber ich glaube, er spielt den schon ganz gut. Ja, ist halt wieder nach The Walk wieder so ein Biopic. Ja. Also ist das jetzt, wir haben ja letztens über Biopics gesprochen, ist das jetzt, ja, also jetzt auch ein Biopic? Natürlich ist ein Biopic, ja. Und mit Oliver Stone hat man jetzt einen, der in letzter Zeit nicht so die Kracher abgeliefert hat. Nee, welchen Film haben wir damals noch von dem Kino gesehen? Aus einem richtigen Dreck? Nee, den... Mit dem Taylor Klitsch oder sowas. Ja, genau. Ja, den wollte ich damals unbedingt sehen, weil Oliver Stone ja Natural Born Killers gemacht hat, ja, was einer meiner Lieblingsfilme ist. Und Savages war Rotze. Ja. Ja gut, aber vielleicht kann das was werden. Ich habe jetzt im Blogger-Universum, es wird ja schlecht angenommen. Okay. Ich glaube, sonst sind die Kritiken ganz gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, und sonst gibt es noch Zachary Quinto, Tom Wilkinson spielen die Journalisten, Melissa Leo, die Freya Laura. Zachary Quinto sehe ich unglaublich gerne. Ja, und der ist Typen super. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es mich interessiert, weil ich hab Angst, dass da einfach nochmal dasselbe erzählt wird. Ich glaube, man muss sich den Film nicht angucken. Zumindest nicht im Kino. Ja. Aber ich glaube, der wird auch nicht so kritisch sein, sonst würden sie nicht zeigen in Amerika. Ja. Weil Citizen 4 war ja damals sogar Beweismittel für den Edward Snowden-Fall. Den mussten sie da dann öffentlich zugänglich machen, weil in Amerika Zeugen... Beweismittel öffentlich zugänglich sein müssen. Ja. Deswegen konnte man sich den runterladen. Ich glaube, den Einschlag wird Snowden jetzt nicht haben. Hm. Nee. Und dann haben wir noch, einen Film noch, zu dem wir wahrscheinlich jetzt nicht sehr viel sagen können. Das ist ein deutscher Film, 24 Wochen, mit von Anne Zora, oh Gott, ich kann es nicht lesen, B. Raschert. Was für Irrelevanteres gibt es auch nicht, ne? Nee. Also, kennst du den Film? Nee, aber... Ja, also ist halt mit Bjarne Mädel und Julia Jentsch über ein Ehepaar, die schwanger werden und dann erfahren müssen, dass das Kind behindert sein wird, wenn sie es austragen, und darum geht's. Ja, klingt nach einem deutschen Film. Das klingt so unglaublich deutsch. Ja. Aber es ist auch so, also es kann wahrscheinlich sehr spannend sein, da schreckt mich schon, es ist so wie, ja, es ist halt dramatisch, startet noch Nebel im August, nee, der startet nächste Woche. Mhm. Wo die Inhaltsangabe schon so hart war, dass ich keine Lust mehr auf den Film habe, wo es dann, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, über natürlich Nazi-Zeit, wo es darum geht, um die behinderten Kinder, die dann halt, oder behinderte Menschen in der Nazi-Zeit, die umgebracht wurden, und die Geschichte verfolgt die Geschichte eines kleinen Jungen, der dann umgebracht wird. Wo man dann schon denkt, so, oh nee, will man aber das nicht. Hast du jetzt die Handlung vorweggenommen? Nee, das ist die offizielle Inhaltsangabe. Okay. Dass er am Ende stirbt. Straight. Mhm. Und in 24 Wochen ist halt genauso hartes Thema, finde ich. Mhm. Ja, und dann kommen noch zwei Filme, die wir gesehen haben. Zumindest John und ich. Die wir gesehen haben? Ja. Zum einen Bad Moms. Ach so, ja. Mit Mila Kunis, Christina Applegate. Kristen Bell und die dritte, und weiß ich nicht, wie die heißt. Weiß ich auch nicht. Jada Pinkett Smith. Und da kann man mal sagen, da wird die erstmal die Wahrnehmung wahrscheinlich sein, oh Gott. Ja, was haben wir auch gedacht. Unnötige Komödie. Sind auch mit der Erwartungshaltung reingegangen und waren beide positiv überrascht, kann man auch mal so sagen. Echt? Ja. Der war wirklich lustig. Ja. Ja. Wir haben gelacht. Öfter als bei dem anderen Film, über den wir gleich noch sprechen. Genau, deswegen muss man auch mal positiv hervorheben. Kann man wirklich gucken, ist eine solide Komödie. Das war natürlich irgendwo auch manchmal drüber und klischeehaft, aber auch wirklich lustig. Ja, der wird auch positiv angenommen. Also, der kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja. Nochmal zur Handlung: Mila Kunis spielt halt eine Bad Mom. Eine Mom. Erstmal ist sie nur eine Mom, die einen Nebenjob hat, wo sie viel zu viel arbeitet. Die muss sich um ihre Kinder kümmern, wird von dem Mann betrogen und alles ist scheiße. Und dann beschließt sie halt, ja, sie ist jetzt eine Bad Mom. Genau. Und gleich noch scheiße. Und darauf noch. Ich sag Leo, oh, natürlich bin ich ein Bad Mom. Ja, das wird doch nicht anders. Ja, beziehungsweise Christina Applegate spielt so eine extrem, wie sagt man dazu? Super Mutter. Ja, also beziehungsweise die Schule, wo die Kinder auch von Mila Kunis und so hingehen, die ist halt so extrem mit Elternabende, Basare, Kuchenverkauf jeden Tag. Und das ist wirklich riesigen, ziemlich witzig. Genau, so Treffen, wo sie sagen, wir müssen alles glutenfrei und so weiter. Und jeden Abend müssen sie dich da die Eltern treffen und sie haben einfach keinen Bock mehr darauf. Und Mila Kunis rastet dann irgendwann aus, als sie dann sich da und darum kümmern soll. Das wäre, glaube ich, mit am besten eigentlich, wo sie so PowerPoint-Präsentation hatte. Ja. Ihr wisst alle, worum es geht. Es geht jetzt um den Kuchenbazar. Und dann kommt so ein Bild von irgendwie dieser Polizei, die da aufgereiht ist. Völliger Quatsch. Ja. Aber, also überspitzt, aber irgendwie kann man es auch mal finden. Ja. Kino muss man vielleicht nicht sehen, aber es kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja. Ist von John Lucas und Scott Moore. Ist ihr Regiedebüt. Die haben vorher mehr Drehbücher geschrieben, unter anderem für Hangover. Echt? Die haben das Hangover-Drehbuch geschrieben? Ja. Ich glaube, erste und zweite, dritte ist scheiße. Weiß nicht, ob die das alle auch geschrieben haben. Ja, also müssen sich auf jeden Fall mit Komödien auskennen. Und jemand, der sich nicht mit Komödien auskennt, ist auf jeden Fall Checco Zalone. Ach so, okay. Der spielt die Hauptrolle in Der Vollposten, einer italienischen Komödie. Der Vollposten. Der Vollpost. Auf Deutsch, ja. Es wird am Ende, am Anfang des Films noch darauf hingewiesen, er ist Vollposten und nicht Vollpfosten. Ich glaube, der deutsche Sprecher Bastian Pastewka weiß nochmal vor dem Film. Ja. Italienische Komödie hat fast 10 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt. In Italien? Ja, die größte Komödienerfolg oder so seit, ich weiß nicht, immer oder so. Handelt um einen Beamten. Der Film ist komplett scheiße. Ja. geht um einen Beamten, Checco Zalone, der halt, weil er Beamter ist, nicht gefeuert werden kann. Und dann gibt es aber Umstrukturierung und er soll ausgeschieden werden und nimmt aber die Abfindung nicht an, weil sein höchstes Credo ist, er bleibt Beamter sein ganzes Leben lang und ist halt so ein typischer Italiener, halt ja, keine Ahnung, Muttersöhnchen, immer am Ausrasten, lässt sich bestechen und so. Ja. Und dann wird er halt immer an verschiedene Orte geschickt, wo er halt auf so eine gewisse Art und Weise nicht lebensfähig, zumindest hat man das Gefühl, aber er schlägt sich dann irgendwo anders immer doch ganz gut durch und dreht es alles um und reist so an verschiedene Orte der Welt. Und ja, es ist schrecklich. Also ich fand, keine Ahnung, wir wurden danach noch gefragt, wie wir den fanden. Und dann meinte die dann zu mir, ja, wie fandest du den? Meine ich, nehme schrecklich, sollte man nicht gucken. Und dann, ja, also haben sie nicht gelacht. Aber ich habe nicht mitgekriegt, dass irgendwer gelacht hat in dem Film. Also es war wirklich sehr mies. Also das Problem, vielleicht ist einfach so ein italienisches Ding, was hier einfach nicht ankommt. Ja, es kann sein, dass es halt wirklich dadurch, dass diese Stereotypen da so drin sind. Ist es halt wirklich viel auf Stereotypen. Und der Hauptcharakter ist halt auch spielt einen Unsympath. Soll er ja auch, aber dann weiß ich nicht. Ist das auf Dauer unangenehm? No. Ja. Also nicht zu empfehlen. Quo Vado heißt der nur, ne? Falls ihr ihn irgendwo seht. Ja. Genau. Und ansonsten startet nichts mehr, was ich kannte oder ganz interessant ist. Gut. Also das war's, oder? Ja, ist auch lang genug geworden. Ja, glaube ich auch. Ja, ansonsten das... Also reden wir nicht mehr über Angelina. Nee. Scheidung ist eingereicht. Wen interessiert's? Oder? Ja, aber es hieß ja, Brad Pitt hätte zu viel gekifft und zu viel getrunken und konnte sich nicht mehr um die Kinder kümmern. Wer sagt das? Na, Angelina Jolie über Brad Pitt. Okay. Er hat zu viel gekifft und zu viel gesoffen. Geil. Ich kann noch nachdenken. Oh, du bist der Mann. Ist ein Typ. Ja. Okay. Alles klar. Ja, dann war es das, oder? Genau. Ansonsten wollte ich noch sagen, für auch Hörer, die irgendwie erst später eingestiegen sind in unserem Podcast, ihr könnt uns auch immer irgendwie Kommentare oder Fragen oder wenn ihr wollt, dass wir irgendwie Themen. Auf bestimmte Themen eingehen. Die Themen vor allem. Oder wir lesen auch gerne mal irgendwie eine E-Mail vor oder so, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Dann einfach immer schicken. Entweder ihr geht auf unseren einfach Filmexe-Blog googeln, einfach googeln Filmexe oder schicken an filmexe.berlin@gmail.com. Filmexe.berlin@gmail.com. Ist aber auch noch auf der Seite. Genau, auf der Seite findet es auch immer Impressum. Wir würden uns freuen. Wollte ich nochmal sagen. Gut, dann verabschieden wir uns, ne? Jo. Ciao, ciao, bis nächste Woche.